Stunde wieder im Flur im BWZK auf und dann allerdings schon direkt mit Polizei, die bereits schon alarmiert war, die mich dann abführte und in eine Psychiatrie steckte. Exakt so ist es gewesen. Ich habe mich vollkommen korrekt bis dato verhalten und man drohte mir in dem Krankenhaus am nächsten Morgen, also dieser Psychologe drohte mir in dem Krankenhaus mit einem Haftrichter und sagte, wir können sie wegsperren. Er sagte, wir können sie einem Haftrichter vorsetzen und sie wegsperren. Keine Begründung. Keine Begründung. Und als ich dann nach Hause kam, stand bereits ein Polizeiwagen vor unserem Haus. Ich habe mein Auto dann im Hof abgestellt, wollte das Haus betreten und wurde dann im Haus von zwei Polizeibeamten, von einem Polizeibeamten mit einer Waffe bedroht. Ich wurde aufgefordert, stehen zu bleiben. Mir wurden Handschellen angelegt. Und ich wurde verhaftet. Ich wurde dann auf die Polizeiwache in Andernach gebracht. Habe versucht, auch mich gegenüber den Polizeibeamten zu artikulieren, aber die ließen nicht mit sich reden, sondern sagten, wir bringen sie jetzt weg in die Psychiatrie. Und ja, in der Psychiatrie wurde ich, wie gesagt, an einem Tag gefesselt. Man schmiss sogar an dem Abend, wo ich sozusagen in die Psychiatrie eingeliefert werden sollte oder eingeliefert wurde, schmiss man sogar meine Eltern aus dem Haus raus und versiegelte das Haus und bestellte am nächsten Tag ein Sprengstoffkommando aus Mainz, um das ganze Haus und die Kühltruhen, die Kühlschränke und alles, was dazugehört, zu einem Inventar des Hauses zu durchsuchen. Das heißt, ich bekam 90 Tagessätze. Und ich versuchte mich gegenüber dem Gericht zu artikulieren über die gesamten Vorfälle, die gelaufen sind. Und man hat mich im Gericht abgewürgt. Also man wollte die Wahrheit, die ich erlebt habe, nicht hören. Für mich war das einfach unglaublich, was für eine Justizkeule da sozusagen über mich auf einmal gezogen wird. Herr Pohlmann. Ja, guten Tag, Herr Pohlmann. So, jetzt sehe ich mir noch einmal Ihr Schreiben an. Ja. So, Sie hatten damals als erstes wahrscheinlich diese Angelegenheit mit den jugendlichen Drogendealern dort festgestellt. Ja, also so fing das an. Also in Aachen sind eine ganze Reihe jugendlicher Drogendealer für, ich sag mal, übergeordnete Stellen unterwegs, die, ich sag mal, als Ameisendealer Drogen verkaufen. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass, ich sag mal, diese jugendlichen Drogendealer auch in ihrem Freundeskreis Drogen verkaufen können. Das sind Leute, die, ich sag mal, Partys machen, mit Ecstasy-Pillen versorgen. Das sind Leute, ich sag mal, die Marihuana oder Haschisch rauchen. Und daher natürlich, ich sag mal, eine gewisse Klientel von sich aus zur Verfügung haben, die sie, ich sag mal, von sich aus schon mitbringen. Und es werden auch ganz gerne jugendliche Drogendealer in Aachen genommen, die als Ameisendealer sozusagen in die Front geschickt werden. Ganz einfach mit dem Hintergrund, dass wenn ein jugendlicher Drogendealer aufgegriffen wird, der natürlich, ich sag mal, im Strafmaß niemals so hart bestraft wird, wie wenn das jetzt ein 30-, 40- oder 50-Jähriger machen würde. Und ich habe in Aachen mehrere jugendlichen Drogendealer kennengelernt. Die waren alle so 16, 17 Jahre alt. Und ich kannte so etwas nicht aus meiner Heimat, also es war mir etwas, was mir völlig fremd war. Also ich habe nie was, nie Kontakt zu Leuten aus diesem Metier gehabt. Und ich fand das, das muss ich allerdings auch zugeben, irgendwo beängstigend, beunruhigend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch interessant, sodass ich mich auch mit zweien dieser Leute getroffen habe, um mich mit denen zu unterhalten, auch zu fragen, hier, woher hast du das Zeug? Wie läuft denn das ab? Wie viel versorgst du sozusagen an einem Tag? Und das hat mich einfach, ich sag mal, interessiert. Und waren es Deutsche? Unterschiedlich. Es waren teilweise Deutsche, teilweise Ausländer. Ich würde sagen, der Anteil, also wenn man berücksichtigt, dass, ich sag mal, in Deutschland natürlich der größte Bevölkerungsanteil die Deutschen sind, dann war es allerdings schon so, dass man feststellen konnte, dass, ich sag mal, bei diesen Drogendealern der Anteil an ausländischen Leuten unverhältnismäßig hoch ist im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung. Also das konnte man durchaus feststellen. Es war dann so, dass ich mich einmal mit einem, Herr Pohlmann, darf ich übrigens Namen nennen oder darf ich das nicht? Besser, wenn Sie gar keine Namen nennen. Okay, also es war so, dass ich mich mit einem jugendlichen Drogendealer getroffen hatte und er sagte mir, dass er verfolgt werden würde von rivalisierenden Drogenbanden. Und das Ganze ist so gewesen, dass er von mir wollte, dass ich ihn zu einer bestimmten Stelle hinfahre. Das habe ich auch gemacht. Das war vielleicht ein Fehler von mir gewesen. Es war so gewesen, dass das eine Falle war. Es war so, dass das Auto binnen kurzer Zeit, wir haben das Auto in Kronenberg neben der Esso-Tankstelle auf den Parkplatz gestellt. Und es war so, dass das Auto binnen kurzer Zeit innerhalb von 2-3 Sekunden von 15 kriminellen Personen, die auch mit Messern bewaffnet waren, umstellt wurde. Wie alt waren die Leute? Die Leute waren alle alt, 16 bis 25 Jahre. Und es war Ihr Auto? Das war mein Auto, das wurde umstellt. Auf dem Beifahrersitz saß, wie gesagt, der Ameisendrogendealer. Ein Jugendlicher, damals, es kann sein, dass er damals noch 16 war, es kann sein, dass er damals schon 17 war. Woher kommt denn dieser Begriff Ameisendrogendealer? Ameisendrogendealer, das ist, so wie die kleinen Ameisen verteilen sich diese Drogendealer sozusagen in den Straßen der Stadt. Und diese Ameisendrogendealer führen auch nie große Mengen Drogen mit sich mit, sondern verstecken diese Drogenmengen sozusagen in Gebüschen oder in herausgestellten Mülltonnen oder ich weiß nicht wo. Also die verstecken die, führen selber nur geringe Mengen mit. Das heißt also, wenn sie von der Polizei aufgegriffen werden, dann sind sie zum einen Jugendliche und zum anderen ist es so, dass sie natürlich nur mit einer geringen Menge aufgegriffen werden, sodass sie vom Strafmaß her nichts Schlimmes zu befürchten haben. Sie meinen, dass sie nie mit einer großen Menge aufgegriffen werden? Richtig. Also diese Ameisendrogendealer werden niemals mit einer großen Menge aufgegriffen. Also wirklich nie. Und die Drogen werden gebunkert, ich sag mal so um den 50-100 Gramm Bereich, ganz normal in Parks, einfach abgelegt. Die Ameisendrogendealer stehen dann selber im Park und verkaufen die Drogen. Und es ist so, dass wenn die dann natürlich aufgegriffen werden, dann nur, ich sag mal, 10 Gramm bei sich führen und damit fallen sie unter die geringe Menge, sodass diese Verfahren sehr schnell eingestellt werden. Mhm. Das ist also ein Trick sozusagen, den diese Ameisendrogendealer verwenden. Dann geht es eine Stufe weiter. Also diese Ameisendrogendealer bekommen natürlich ihr Material von, ich sag mal, übergeordneten Drogendealern, die Drogen auch in den Wohnungen bunkern. Aber dort ist es auch so, das habe ich auch erfahren in Aachen, dass, ich sag mal, ein Drogendealer selber Mittelsleute hat. Das kann zum Beispiel ein Hartz-IV-Empfänger sein, bei dem er die Drogen bunkert. Das heißt also auch, wenn man, ich sag mal, einen solchen Drogendealer aufgreift, der bereits im Kilogrammbereich handelt, kann es sein, dass man in seiner Wohnung gar nichts findet, weil er jetzt selber sein Drogendepot wiederum bei einem hat, der, ich sag mal, Hartz-IV bezieht und dafür ein bisschen Geld bekommt, dass er sozusagen die Drogen in der Wohnung halten kann. Und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf diesen einen Fall. Also es ist so gewesen, dass... Das Auto wurde umstellt. Das Auto wurde umstellt, die Türen wurden aufgerissen. Ich bekam schreckliche Angst, weil ich nicht wusste, was da passiert. Man hat dann diesen jugendlichen Drogendealer vor meinen Augen zusammengeschlagen, als er im Auto saß. Man hat ihn versucht rauszuziehen, aber das ging nicht, weil er angeschnallt war. Und man hat ihn dann blutig geschlagen in meinem Auto. Und man riss auch meine Autotür auf und bedrohte auch mich und ich... hatte Angst bekommen, ich bin ausgestiegen, weil ich Angst hatte, weil diese Personen auch Messer dabei hatten, war es so gewesen, dass ich Angst hatte, dass die mir die Pulsader aufschneiden. Wie spät war es denn? War es dunkel oder heller Tag? Es war dunkel, es war abends. Es war vielleicht 19 Uhr. Und das Ganze ist passiert im Herbst, jetzt muss ich überlegen, 2006. Wie ging das aus? Das ging so aus, dass die, wie gesagt, diesen Ameisendrogendealer als rivalisierende Drogenbande zusammengeschlagen haben. Und ich bin ausgestiegen, man wollte auch mich attackieren. Ich habe gesagt, hier Leute, jetzt hört man gerade kurz auf, hier, ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert. Und es ist so gewesen, ich konnte nicht mit ansehen, wie dieser junge Ameisendrogendealer zusammengeschlagen wurde. Also das war für mich etwas eine ganz schreckliche Situation, so etwas zu sehen, dass da eine wild gewordene Horde an Kriminellen einen Ameisendrogendealer zusammenschlägt, auch wenn er auch kriminell ist, aber das, ich sag mal, ist ja nochmal eine Stufe höher. Und ich habe dann einen, das muss ich sagen, Wutanfall bekommen und habe angefangen loszuschreien. Also ich habe diese ganze Gruppe angeschrien und habe gesagt, wie blöd sie eigentlich wäre. Ich wäre getarnter Polizeibeamter. Daraufhin ist die Hälfte der Gruppe sofort weggerannt. Die andere Hälfte ist stehen geblieben und hat mich mit großen Augen angesehen. Einer dieser Drogendealer kam, auch dieser von dieser anderen Drogenbande, kam dann auf mich zu, schubste mich, schlug mich, sagte mir, er scheißt auf die Bullen, ich werde noch sehen, was ich davon habe. Und es ist dann so gewesen, ich habe mir überlegt, dann die Polizei zu rufen. Die Drogendealer sind dann verschwunden. Ich habe mir dann überlegt, die Polizei zu rufen, habe das allerdings aus Rücksichtnahme auf diesen einen Ameisendrogendealer, der bei mir im Auto zusammengeschlagen wurde und mir bereits Informationen gegeben hat, nicht getan. Weil man hätte die dann ja auch festgestellt, sozusagen, dass er Ameisendrogendealer ist. Und der Grund, warum ich nicht die Polizei gerufen habe, war ganz einfach, dass ich nicht wollte, dass man ihn sozusagen direkt schon in der Polizei ausliefert, sondern ich hatte im Prinzip ein Interesse daran, dass sozusagen die Hintermänner, die also diesen jugendlichen Ameisen, die da losschicken, dass die gefasst werden. Das war also sozusagen eine persönliche Abwägung meinerseits. Also ich bin dann nicht ein Polizist sozusagen in meinem Abwägen gewesen, der jede Straftat anzeigt, sondern ich habe mich mehr in der Funktion eines Richters gesehen, der versucht abzuwägen, welche dieser Personen sind denn jetzt nun wirklich die, die interessant sind. Und welche sind die, die man vielleicht noch, ich sag mal, retten kann. Ja. Aber der junge Mann war derjenige, der diesen Platz dort ausgesucht hat. Ja, richtig. Und warum hat er sie denn zu dem Platz hingebracht? Mit dem Vorwand, dass er verfolgt wird und er sehen will, ob derjenige, der dort auf diesem Platz warten sollte, nur ein 2-Gramm-Päckchen Marihuana will oder ob da irgendwas dahinter steckt. Und er hatte selber auch, ich sag mal, 10 oder 20 Gramm Marihuana dabei. Also das hat er in seiner Jackentasche gehabt. Und er hat dann, also die Fensterscheibe wurde runtergemacht. Es kam eine Person, die an der Telefonzelle war und ihn angerufen hatte, kam dann auf uns zu, auf das Auto. Und nachdem er ihm die 2 Gramm Marihuana gezeigt hatte, wurde das Auto eben umstellt, sozusagen von einer rivalisierenden Drogenbande, weil die sozusagen testen wollte, ob dieser kleine Ameisendrogendealer wirklich für eine andere rivalisierende Drogenbande Drogen verkauft. Das war also der erste Vorfall, der sich ereignet hat. Für mich ein ganz schrecklicher Vorfall. Ein anderer Vorfall ist der gewesen, ich bin Student an der RWTH gewesen und es war so, dass ich abends, also jeden zweiten Tag bin ich joggen gegangen und jeden zweiten Tag bin ich spazieren gegangen. Und ich selber bin spazieren gegangen an einem Abend im Dezember 2006 auf dem Aachener Kronenberg. Ich wusste bereits, dass an der Kirche des Kronenbergs auch Drogen gedealt werden, also nicht nur im Westpark, sondern auch an der Kirche des Kronenbergs. Und dort wurde ich damals unmittelbarer Zeuge, wo eine belgische Drogenbande, also die kam mit einem belgischen Auto dort angefahren, ebenfalls ein Ameisendealer zusammenschlug. Es ging dort um Grasgeschäfte, also sprich um Marihuana. Und ich selber griff in diese Schlägerei ein, verhinderte im Prinzip Schlimmeres und sagte und drohte sozusagen diesen kriminellen belgischen Banden, also das waren mehrere Personen, einer davon sprach zum Beispiel einen osteuropäischen Akzent. Ich drohte denen, dass ich mich an die Polizei wenden würde, wenn ich sowas in der Öffentlichkeit nochmal erleben würde. Und das Ganze ist sehr auffällig gewesen, insofern, als wie dass ich eine Woche danach einen dieser belgischen Drogenbandendealer auf einmal plötzlich vor meinem Haus, wo ich wohne in Aachen, vor meiner Studentenwohnung sah. Und also der schlich darum, der ging auch in den Hof rein. Ich habe das gemerkt, weil ich selber in dem Moment zufällig, muss man sagen, Studienunterlagen vom Auto geholt habe und meine Wohnung gebracht habe. Und da habe ich ihn wiedererkannt. Und er erkannte mich und verschwand dann sofort. Das Ganze war für mich natürlich sehr beunruhigend. Und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, Ende 2006, auch schon bestimmte Informationen über Hintermänner von Drogendealern zusammengetragen. Und schrieb an einen Vater eines sehr guten Kindheitsfreundes, der Polizei in Koblenz arbeitet, eine E-Mail. Ich muss gerade was wegklicken. Ja. So, noch dran. Dass ich in Aachen eben bestimmte Dinge erlebt habe, wie ich mich jetzt verhalten soll. Und dieser Bundespolizist, wie gesagt, ein Vater eines sehr guten akademischen Freundes von mir, riet mir, dass ich mich sofort umgehend an die Kripo in Aachen wenden soll und ihnen meine Beobachtungen und auch die Namen, die ich bereits zusammengetragen habe, mitteilen soll. Allerdings mit dem Hinweis, dass ich das anonym machen soll. So, Ich bin dann im Januar 2007, so wie es mit dem Polizisten besprochen war, nach Aachen gefahren und habe mich dort auf der Westwacht vorgestellt, habe dort diverse Namen von Drogendealern genannt, auch von den Drogendealern, die damals den Ameisendealer in meinem Auto zusammengeschlagen haben, habe ja auch das Kennzeichen der belgischen Drogendealerbande genannt, habe die Polizei auch unterrichtet, dass ich bereits Gestalten aus diesem kriminellen Milieu vor meiner Wohnung gesehen habe. Und die Polizei nahm die Hinweise auf, also sie haben das ganz normal auf einen, ich sag mal, so einen Schmierzettel geschrieben. Es war also keine Vernehmung, es war also kein Protokoll, es war auch anonym. Ich habe auch darum gebeten, dass das anonym geschieht. Und die Polizei sagte mir dann, dass ich mir da keine Sorgen machen bräuchte. Sie würden sich darum schon kümmern. Und für mich war der Fall damit im ersten, ich sag mal, erledigt. Und ich habe dann ganz normal weiter studiert, auch mit ordentlichen Zensuren. Und ich bin dann im Mitte 2007 aus der Heimat nach Aachen gefahren. Es war ein Sonntag und betrat meine Wohnung. In der Wohnung sah soweit auch alles ganz normal aus. Und es war also nicht durchwühlt oder man konnte auch keine Einbruchsspuren feststellen. Und es war so, dass ich mein Abendbrot in Aachen machte, mich an meinen Schreibtisch setzte, meinen Laptop anstellen wollte und als ich die Tischlampe anknipste an meinem Schreibtisch, sah ich plötzlich, dass der gesamte Schreibtisch mit einem silbergrauen Pulver überzogen war und glitzerte. Und ich konnte mir das nicht erklären. Also ich wusste nicht, was das ist. War denn der ganze Schreibtisch mit allem, was drauf lag, davon überzogen? Nein, es war, also ich würde mal sagen, in der Größenordnung mit einem Radius von 30, 40 Zentimetern überzogen. So, also dort, wo man, ich sag mal, sitzt und seine Tastatur hat und ja, schreibt. Und es war aber so, dass die Tastatur, die dort auf dem Schreibtisch stand, offensichtlich hochgehoben wurde, denn auf der Tastatur war dieses Pulver nicht, sondern es war darunter. Und für mich war das natürlich sehr merkwürdig, also ich konnte mir das nicht erklären. Ich hatte anfangs gedacht, das ist ja ganz normaler Hausstaub. Ich habe mich gewundert, habe mir die Decke angesehen, habe gedacht, wo ist denn das runtergefallen? Und dann habe ich mir dieses Pulver ein bisschen genauer angesehen. Also ich habe mal drüber gepustet über den Schreibtisch und es war so schwer, dass es quasi auf dem Schreibtisch liegen blieb. Es war vom Augenschein und ich sag mal von dem Gewicht her ein metallisches Pulver, silbergrau und glitzerte im Licht sehr stark. Ich konnte mir das nicht erklären, war verunsichert, aber guckte mir meine Wohnung auch ansonsten an. Ich schaute mir zum Beispiel an, ob auf einem anderen Schreibtisch, ich habe zwei Schreibtische in der Wohnung, ob auf dem Schreibtisch auch sowas liegt. Ich schaute mir an, ob im Spülbecken so etwas liegt. Ich schaute mir die Wohnung an, mein Bett an, ob dort dieses Pulver ist. Also ich schüttelte mein Bett sozusagen im Licht aus, um zu schauen, ob dort Pulver vom Bettzeug runterfällt. Das war allerdings nicht der Fall. Und ich konnte mir das nicht erklären, allerdings, weil, wie gesagt, die Wohnung war unversehrt und ich bin hingegangen und habe dieses Pulver von dem Schreibtisch mit feuchten Taschentüchern weggewischt und in der Toilette entsorgt, was in meinen Augen ein nachblickend betrachtet ein Riesenfehler war. Aber es ist nicht auszudenken, dass Sie das mit irgendetwas anderem verwechselt haben könnten. Nein, nein, das war also wirklich ein, also so etwas hat man noch nie gesehen, es war also kein Staub, ja, sondern es war wirklich ein richtig stark glitzernd, silbergrau glitzerndes, metallisches Pulver. Und, Sie hatten es dann weggespült? Ich habe das dann weggespült, ich habe das in Taschentüchern, mit feuchten Taschentüchern aufgewischt und quasi in der Toilette samt Taschentücher entsorgt. Und habe ganz normal weiter studiert. Ich habe im Sommersemester 2007 eine Experimentalphysikprüfung abgeschlossen mit 1,3. Danach konzentrierte ich mich auf höhere Mathematik, weil mir das noch zum Vordiplom, zur Erlangung des Vordiploms noch gefehlt hat. Und ich war dann also sozusagen im Studium wieder voll eingebunden und habe versucht, diese ganzen Vorkommnisse erstmal beiseite zu schieben und zu vergessen, weil ich ja auch im Januar 2007 die Aussage der Polizei hatte, dass sie sich darum kümmern würde und dass ich mir da keine Sorgen machen bräuchte. Dann ist aber wieder was Auffälliges passiert, und zwar um den Jahreswechsel 2007-2008 bekam ich einen Brief ohne Absender in den Briefkasten geschmissen. Auf diesem Brief stand ein sehr alter, makaberer Witz mit so Inhalten wie Auto kaputt, Kind verloren, Arbeit verloren, das einzige Positive war ein AIDS-Test und also ich konnte mir das nicht erklären. Also das war für mich im Prinzip völlig zusammenhanglos im ersten Moment, aber trotzdem habe ich diesen Brief aufgehoben, weil mir das auch wieder merkwürdig vorkam. Also diesen Brief hatte ich aufgehoben. Und ich hatte mich zu der Zeit auch, obwohl in der Zwischenzeit wirklich es zu Verhaftungen gekommen ist im Drogenmilieu, also eine ganze Menge von Drogendealern wurden wirklich von der Polizei zu hohen Haftstrafen aus dem Verkehr gezogen. Ihretwegen? Von der Staatsanwalt und Richter. War das ihretwegen? Das habe ich nie rausbekommen. Ich hatte natürlich, es waren allerdings Personen, die ich gegenüber der Polizei anonym bereits gemeldet habe. So, und ich gehe davon aus, dass ich ein Mosaiksteinchen sozusagen von vielen war, die zu der Verhaftung von bestimmten Hintermännern dort teilweise geführt haben. Dann war erstmal wieder alles ruhig. Ich habe mich dann auch wieder getroffen mit den zwei jugendlichen Drogendealern, die, ich sag mal, zu der Zeit dann auch keine Drogendealer mehr waren. Ganz einfach deshalb, weil, ich sag mal, deren Hintermänner und Auftraggeber in der Zwischenzeit verhaftet wurden. Und dann geschah 2008 wieder etwas Merkwürdiges. Und zwar, ich bekam einen Anruf von einem dieser jugendlichen ehemaligen Ameisendrogendealer, dass er sich unbedingt mit mir treffen wollte. Ich habe gesagt, okay, kann ich machen. Ich habe noch ein bisschen was für die Uni zu tun, aber ich kann nicht mit dir treffen. Und ich habe ihn dann auch getroffen. Und an diesem Abend kam es dann noch zu einem Treffen mit einem türkischstämmigen, mit einer türkischstämmigen jüngeren Person, die mit diesem Ameisendrung wieder befreundet war. Und dieser Abend gestaltete sich so, dass man im Prinzip in der Nähe des Elisenbrunnens in Aachen etwas trank und man sich unterhielt. Und ich wollte dann, nachdem noch ein Student, den wir alle nicht kannten, er uns angesprochen hat, beziehungsweise wir ihn angesprochen hatten, mit ihm halt ins Gespräch kam, wollte ich zum Abschluss ein paar Fotos machen. Und dann wurde mir meine Kamera, die ich an diesen ehemaligen Ameisendrogendealer aushändigte, unterschlagen. Ich forderte ihn dann auf und sagte, hier, was soll das? Ich habe dir gerade meine Kamera gegeben, jetzt sagst du, sie wäre nicht mehr da. Das ist eine Unterschlagung, was du gerade machst. Warum unterschlägst du meine Kamera? Gib die bitte wieder raus. Und diese zwei Personen, also einmal dieser ehemalige Ameisendrogendealer und auf der anderen Seite dieser türkischstämmige Freund dieses ehemaligen Ameisendrogendealers, der übrigens auch Zigarettenschmuggel betrieben hat, verweigerten mir die Herausgabe meiner Kamera. Für mich war das sozusagen ein Indiz dafür, dass sie sozusagen die Bilder, die auf dieser Kamera sind, sich aneignen wurden. Denn man muss dazu sagen, dass dieser ehemalige Ameisendrogendealer, mit dem ich mich gesprochen habe, auch ein bekannter Graffiti-Sprayer in Aachen war. Und ich eine ganze Reihe von Graffiti-Aktivitäten, die dieser Ameisendrogendealer sich geleistet hat in Aachen, mit dieser Kamera aufgenommen habe. Das heißt also, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da versucht wird, die Kamera zusammen mit der SD-Karte, die da drin ist, aus dem Verkehr zu ziehen, damit ich nicht irgendwann auf die Idee komme, ihn sozusagen auch noch als Graffiti-Sprayer in Aachen zu outen. Und ich rief dann an dem Abend die Polizei, die dann noch kam. Es wurde eine Personenkontrolle durchgeführt, bei der die Kamera nicht gefunden werden konnte. Und die Polizei sagte mir dann, ja, sie können jetzt weiter nichts mehr machen. Ich solle dann halt eben eine Anzeige aufgeben. Das fand ich auch insofern in Ordnung von den Polizeibeamten. Das war also eine vollkommen richtige Reaktion. Und ich beschloss dann mit diesem Studenten, den ich an diesem Abend auch noch kennengelernt hatte, der auch an der RWTH Student war, in dem Gelände des Elisenbrunnens, also hinter dem Elisenbrunnen gibt es einen Park, nach der Kamera in dem Gebüsch zu suchen, weil ich gehofft habe, dass diese Leute die Kamera in dem Gebüsch abgelegt haben. Und ich habe dann ungefähr eine Stunde lang mit dem Studenten zusammen das Gebüsch abgesucht, die Kamera versucht zu finden, habe sie aber nicht mehr gefunden und wollte dann zurückgehen zu meinem Auto. Und als ich am Auto ankam, fand ich ein völlig demoliertes Auto vor, wo man mir die gesamte rechte Seite des Autos zerkratzt hatte. Ich rief daraufhin wieder die Polizei an über den Notruf und sagte der Polizei, hier, Leute, mir ist jetzt mein Auto zerkratzt worden, bitte kommt mal vorbei. Die Polizei weigerte sich, man sagte nur, was haben Sie überhaupt mit dem zu tun? Und die Polizei weigerte sich, an dem Abend auszurücken. Ich sagte der Polizei am Telefon noch, bitte kommen Sie vorbei. Der Staub von dem Metalllack, der abgeschrubbt ist, hängt noch an der Tür sozusagen dran. Das heißt, man sieht, dass was jetzt hier passiert ist, wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, fällt natürlich dieser abgeschrubbte Metalllackstaub an der Autoseite fällt natürlich ab. Und man weigerte sich, einen Streifenwagen rauszuschicken. Man weigerte sich auch, ich sag mal, die verdächtigen Personen, also sprich diesen einen ehemaligen Ameisendrogendealer und diesen einen türkischstämmigen Freund dieses ehemaligen Ameisendrogendealers zu verfolgen. Das wäre im Prinzip ein leichtes gewesen, denn man muss sich ja überlegen, die haben wahrscheinlich Schlüssel in der Hosentasche gehabt, mit denen sie das Auto zerkratzt haben. Und man hätte ja, wenn man die Schlüssel sozusagen beschlagnahmt hätte, feststellen können, dass die Zerkratzung des Autos wirklich durch diese zwei Personen erfolgt ist. Das ist allerdings nicht geschehen. Am nächsten Tag, oder ja, ich glaube, es war am nächsten Tag, bin ich dann zusammen mit dem Studenten, mit dem ich noch die Handynummer schnell austauschte, auf das Polizeipräsidium gefahren und habe gefragt, wie ich mich denn jetzt verhalten soll. Und es war dann so, dass man mir sagte, okay, ich sollte die Anzeigen dann halt aufgeben. Und für mich war in meiner Abwägung klar, dass dieser Ameisendrogendealer keine Person ist, die man sozusagen noch schützen sollte. Ja, also ich sag mal, ein Fehler kann ein Mensch immer in seinem Leben machen. Aber für mich war klar, also wenn er sogar mich angreift, obwohl ich ihm nie was getan habe, sondern seine Hintermänner verhaftet habe, um ihm was Gutes zu tun, damit er aus diesem kriminellen Kreis rauskommt, dann war das für mich sozusagen ein Anlass zu sagen, okay, dann packe ich jetzt auch gegenüber dem aus. Das habe ich dann auch getan. Ich habe dann auf der Polizei nochmal angerufen und habe der Polizei gesagt, Leute, wisst ihr überhaupt, wer diese zwei Personen sind? Ich kann euch Fälle von Falschgeld, Drogenhandel und Zigarettenschmuggel direkt an die Hand geben. Wohin kann ich diese Anzeigen schicken? Und dieser Polizeibeamte sagte dann nur, wenden Sie sich mal an das KK12 und legte auf. Ich war ziemlich verunsichert, ich wusste nicht, was passiert ist. Ich schaute dann im Internet nach, womit das KK12 sich beschäftigt und war völlig irritiert, denn das KK12 beschäftigt sich mit Sexualstraftaten. So, also ich konnte mir darauf keinen Reim machen. Ich habe dann allerdings mir dabei auch nichts gedacht, sondern bin dann hingegangen und habe die Anzeigen postalisch aufgegeben. Ich habe diesen ehemaligen Ameisendrogendealer als Graffiti-Sprayer geoutet mit exakten Bildern, die er gemalt hat, die ich fotografiert hatte und die ich zum Glück schon vorher auf dem Rechner abgespeichert hatte. Ich habe Fälle von Falschgeld, Drogenhandel und Zigarettenschmuggel erwähnt in meiner Anzeige und habe des Weiteren erwähnt, dass offensichtlich mein E-Mail-Account geknackt worden ist und ich mich gezielten und systematischen Angriffen ausgesetzt sehe. Daraufhin war es so, dass ich plötzlich von einer Person des Polizeipräsidiums Aachen angerufen wurde, die sich auch mit dem Bereich organisierte Kriminalität und Zeugenschutz befasst. Und diese Person bat mich um ein Treffen in einem Café. Ich bin dann, habe dann zugesagt, habe gesagt, ja, okay, das können wir machen, wir können uns in einem Café treffen. Und ich habe mich dann mit diesem Polizeibeamten in einem Café getroffen, habe ihm bei diesem Gespräch auch noch einen türkischen Drogendealer, der ebenfalls noch einer Gruppierung angehört hat, auch genannt, also auch zum Beispiel Handynummer gegeben und auch den Namen dieses Drogendealers gegeben und habe ihm gesagt, dass dieserjenige noch bei dem damaligen Polizeischlag, wo mehrere Drogendealer verhaftet worden ist, übrig geblieben ist und jetzt sozusagen weitermacht. Der Polizeibeamte nahm das auf und sagte dann allerdings selber, dass ich die Anzeigen, die ich laufen habe, besser zurücknehmen sollte. Also zum Beispiel die Anzeigen mit gezieltem systematischen Angriff, zum Beispiel die Anzeige Falschgeld, zum Beispiel die Anzeige Drogenhandel, zum Beispiel die Anzeige Zigarettenschmuggel. Ich fragte natürlich dann, warum? Warum soll ich die zurücknehmen? Ja, es ist doch richtig, dass, ich sag mal, jetzt die Dinge auf den Tisch kommen und da in diese Richtung hin ermittelt wird. Und der Polizeibeamte sagte dann, wir können Sie nicht schützen, denn Sie wissen nicht, wie das hier läuft. Wenn Sie vor Gericht kommen als Zeuge oder als Geschädigter oder wie auch immer, dann sehen Sie sich nachher 20 Personen gegenüber, die Falschaussagen gegen Sie machen, der Richter kennt Sie nicht und Sie gehen nachher als Beschuldigter raus und können danach erstmal ein, zwei Jahre zum Psychiater gehen. Dem Polizeibeamten und auch der Polizei in Aachen habe ich niemals den Vorfall mit dem Pulver in meiner Wohnung mitgeteilt. Ich habe der Polizei auch nicht exakt mitgeteilt, wie ich in dem Bereich sozusagen auf eigene Faust ermittelt habe. Und bekam aufgrund dieser Aussage dieses Polizeibeamten, der sich mit mir in einem Café traf, wie gesagt, Angst, dass ich da wirklich unter den Justizhammer auf einmal komme, wegen Falschaussagen von Kriminellen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Und ich habe daraufhin dem Polizeibeamten dann zugesichert, dass ich die Anzeigen zurücknehme. Für mich war der Fall damit erstmal wieder erledigt. Ich habe gedacht, okay, eine Anzeige wegen Graffiti läuft noch. Auch eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, wo ich als Zeuge eine Anzeige aufgegeben habe, läuft gegen diesen ehemaligen Arbeitendrogendealer auch noch. Und dann müsste ja eigentlich der Richter sehen, was das für einer ist, was der sozusagen schon auf dem Kerbholz hat. Weil eine gefährliche Körperverletzung ist mit Sicherheit kein Kavaliersdelikt mehr. Und ich habe dann versucht, wieder in Aachen ganz normal an der Elite-Universität der RWTH weiter zu studieren. Und es war allerdings so, dass es meiner Gesundheit nicht besonders gut ging. Also ich habe mich oft übergeben müssen, hatte auch um den Jahreswechsel einmal, beziehungsweise Anfang 2008, Blut im Stuhlgang gehabt. Und mir ging es nicht gut. Ich hatte also Ärzte dann aufgesucht und wollte natürlich wissen, was denn da los ist. Und ich konnte sozusagen feststellen, dass ich abgeschlagen war, Übelkeit hatte, fürchterliche Hinterkopfschmerzen, Magenschmerzen, Mundschmerzen und merkwürdige Blasen auf der Zunge bekommen habe. Und ich habe darüber auch ein Bild ins Internet gestellt, in einem Medizinerforum, wo ich auch um Hilfe sozusagen von Medizinern gesucht habe. Und ich hatte allerdings trotzdem noch versucht, ganz normal weiter zu studieren. Ich hatte dann in dem Semester versucht, die Quantenphysik zu machen bei mir an der Uni. Allerdings ließ das meine Gesundheit nicht mehr zu. Also es war so, dass mein Tagesablauf wirklich durch Krankheitsbeschwerden geplagt war. Ich fühlte mich schlapp, also ich fühlte mich wie ein alter Mann auf einmal und vollkommen ausgelaugt. Und ich suchte daraufhin eine Vielzahl von Ärzten auf. Es wurden auch eine ganze Reihe von Untersuchungen gemacht. Es wurden zum Beispiel Abstrichuntersuchungen des Mundraums gemacht, um festzustellen, ob irgendein Bakterium sozusagen in meinem Körper... Ja, ist. Und irgendwann kamen sie dann in das Bundeswehrkrankenhaus. So, und es wurden dann eine ganze Reihe Untersuchungen gemacht und darunter auch histologische und hämatologische Untersuchungen. Und als ich diese ganzen Untersuchungsergebnisse dann sozusagen zusammengetragen hatte, wurde ich bei meinem Hausarzt Anfang 2009 vorstellig. Und mein Hausarzt sah sich die Untersuchungsergebnisse an und sagte und fragte mich, ob ich irgendwie mal mit einer toxikologischen Substanz, giftigen Substanz in Kontakt gekommen sei. Denn die histologische Untersuchung des Mundraumes, der Speiseröhre, des Magens und des Darmes zeigten eine Hyperplasie und Verhornung der inneren Gewebsteile. Und in meinem Blutbild fanden sich Paraproteine. Das sind die Stoffwechselprodukte von Krebszellen, sowie eine lymphatische Reizform und eine CD4-CD8-Zellerniedrigung, also eine Ratioerniedrigung. Und ich verneinte das gegenüber meinem Hausarzt. Also ich sagte, ich bin nie im Zuge meines Studiums mit einer giftigen Substanz in Kontakt gekommen. Ich bin Student, der die Vorlesungen und Übungen besucht hat, aber mit einer giftigen Substanz bin ich mit Sicherheit im Studium nie in Kontakt gekommen. Und mein Hausarzt war sehr besorgt aufgrund dieser nun festgestellten Befunde und riet mir, dass ich dringend einen Termin bei einem Umweltmediziner in Koblenz machen sollte, der sich zum Beispiel auch mit Schwermetallen und radiotoxischen Giften auskennt. Ich habe dann auch einen Termin bei diesem Arzt veranlasst und meiner Gesundheit ging, das war allerdings ein Termin, der irgendwo 2-3 Wochen später lag. Und ich befand mich zu der Zeit schon die ganze Zeit zu Hause, weil ich nicht mehr studieren konnte. Und es war so, dass es meiner Gesundheit immer schlechter ging. Also ich musste mich übergeben, hatte wie gesagt diese Abgeschlagenheit im Körper und körperliche Beschwerden. Und es war so, dass ich dann mit einem Ikterus, im März 2009, zu Hause zusammengebrochen bin. Also ein Ikterus ist eine Gelbsucht. Das heißt also sozusagen eine Vergiftung mit Bilirubin, wo das Blut sozusagen einen erhöhten Bilirubinwert aufweist. Also sozusagen das Zerfallsprodukt der roten Blutkörperchen. Und Eltern fanden mich dann quasi im Flur, halb bewusstlos mit einem Krampfanfall liegen und ich rief nur noch, bitte ruf einen Krankenwagen, bitte ruf einen Krankenwagen, was meine Eltern dann auch getan haben. Und der Notarzt kam und veranlasste dann, als ich ihm dann die Geschichte erzählte, dass ich eben mal 2007 so ein merkwürdiges Pulver in meiner Wohnung hatte. Dieser Krankennotarzt veranlasste daraufhin, dass ich in das BWZK nach Koblenz komme. Und ich wurde dann mit dem Krankenwagen in das BWZK nach Koblenz verbracht und erzählte den dort diensthabenden Ärzten natürlich alles, was bislang gelaufen ist, zum Beispiel an Untersuchungsergebnissen. Und ich erzählte ihnen auch, dass mein Hausarzt mir geraten hat, dass ich mich toxikologisch untersuchen soll. Und ich erzählte ihnen natürlich auch bestimmte Dinge über die Vorkommnisse der Drogenkriminellen in Aachen. Und dass bei mir 2007 in die Wohnung eingedrungen wurde und eine metallische Substanz in der Wohnung ausgebreitet wurde. Man muss jetzt dazu sagen, dass in dem BWZK mehrere Ärzte dann anwesend waren. Das war das Bundeswehrkrankenhaus. Das war das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. Man muss jetzt dazu sagen, dass dort mehrere Ärzte angewiesen waren. Es war zum Beispiel ein Major der Bundeswehr, ein Majorsarzt der Bundeswehr dort anwesend. Der sagte mir sofort, Ihre Krankenkasse zahlt das nicht. Ich schaute ihn ganz verzweifelt an und sagte, als ich dann quasi im Krankenbett in der Notaufnahme lag, wieso zahlt das meine Krankenkasse nicht? Ich bin privatversichert mit privatärztlicher Behandlung. Natürlich zahlt das meine Krankenversicherung. Dann sagte er, es ist noch nicht so weit. Dann sagte er, es gibt Dinge, da kann nachher nur noch der Gerichtsmediziner feststellen, was es war. Das heißt also, nach meinem Tod. Das war sozusagen die Aussage, die dieser Arzt mir entgegenbrachte. Und dann sagte er, wollen Sie nicht wieder nach Hause? Und ich sagte, nein, ich möchte auf gar keinen Fall nach Hause. Ich bin zu Hause zusammengebrochen, mir ging es immer schlechter. Ich bin froh, dass ich jetzt in einem Krankenhaus bin und ich möchte untersucht und behandelt werden. Es geht hier um die Aufklärung einer Straftat einerseits und es geht zum anderen darum, dass mir geholfen wird. Und es gab dann so ein bisschen ein Hin und Her bei den Ärzten im BWZK. Es schaltete sich dann ein anderer Arzt ein, der kein Dienstabzeichen trug, der dann sagte, ja, wir können sämtliche Schwermetalle machen. Das heißt also auch Isotopenuntersuchungen. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel eine radioaktive Substanz aufnimmt, dann wird man nicht nur die radioaktive Substanz im Blut oder im Urin feststellen können, sondern natürlich auch bis dahin gelaufene Isotopenzerfälle. Mhm. Und ich fand das okay, dass dieser eine Arzt mir das sagte. Und dann schaltete sich allerdings wieder dieser Major ein und sagte, nein, wir haben im BWZK keinen Platz für Sie. Und ich sagte dann nochmal, ich möchte hier behalten werden. Ja? Ich möchte, dass mir geholfen wird und ich möchte, dass eventuell eine Straftat, möglicherweise eine Straftat gegen mich, die verübt wurde, aufgeklärt wird. Und er sagte dann, auf der Inneren sei nichts mehr frei, ich könnte nicht auf die Innere. Er könnte mir nur anbieten, auf die Unfallchirurgie zu kommen. Und ich schaute ihn dann an und sagte, was soll ich denn auf der Unfallchirurgie? Ich habe erstens keinen Unfall gehabt und in der Chirurgie bin ich auch fehl am Platz. Er ließ dann aber gar nicht mehr mit sich reden und ich wurde dann aus der Notaufnahme rausgerollt und in die Unfallchirurgie. Ja, jetzt erzählen Sie mal, Sie hatten doch dann ein E-Mail an das Krankenhaus gesendet, aus Ärger. Ja, erzähle ich gleich. Ich bin dann quasi in dieser Unfallchirurgie gewesen und habe die Nacht dort verbracht und am nächsten Morgen setzte man mir keinen Facharzt, sondern einen Psychologen vor und dem gegenüber versuchte ich mich zu artikulieren, was ich allerdings nicht mehr konnte, weil ich völlig fertig war. Und daraufhin drohte mir dieser Psychologe sofort mit einem Haftrichter. Er sagte, wir können Sie einem Haftrichter vorsetzen und Sie wegsperren. Begründung? Keine Begründung. Sie waren im Krankenhaus und suchten Hilfe und man drohte Ihnen mit einem Haftrichter. Exakt so ist es gewesen. Ich habe mich vollkommen korrekt bis dato verhalten und man drohte mir in dem Krankenhaus am nächsten Morgen, also dieser Psychologe drohte mir in dem Krankenhaus mit einem Haftrichter und sagte, wir können Sie wegsperren. Ich bin dann fassungslos geworden, also ich bin dann wirklich in diesem Krankenhaus fassungslos geworden. Ich wusste nicht mehr, was mir passiert, wie mir geschieht. Und es war dann so, dass ich auch, das muss ich allerdings auch sagen, gegenüber den Ärzten dann laut geworden bin und gesagt habe, was fällt Ihnen eigentlich ein, was soll das hier? Bin ich hier in einem falschen Film gelandet? Und ich wollte das Krankenhaus dann verlassen das Krankenhaus ist nicht weit entfernt, also nur 8 Kilometer oder 7 Kilometer von meiner Heimat entfernt. Ich wollte versuchen, alleine nach Hause zu gehen, was ich allerdings aufgrund meiner Gesundheit nicht konnte. Und man griff mich dann nach einer Stunde wieder im Flur im BWZK auf und dann allerdings schon direkt mit Polizei, die bereits schon alarmiert war, die mich dann abführte und in eine Psychiatrie steckte. In der Psychiatrie angekommen, hatte ich mich dann wieder, ich sag mal, gefasst und war wieder etwas beruhigter und sagte der dort anwesenden Ärztin auch meine gesamte Geschichte. Und sie schrieb dann auf einen Zettel, den sie mir dann auch gab, dass ich auf eigenen Wunsch die Psychiatrie verlasse und an einer Psychose leide. Das heißt also an einer nicht richtigen Wahrnehmung der Realität. Was für einen Grund könnte die denn gehabt haben, Sie da mit Polizei und Psychiatrie zu bedrohen? Hatten Sie denn irgendein Streitgespräch im Krankenhaus gehabt? Nein, also mir wurde bereits mit dem Haftrichter gedroht, ohne dass ich ausfallend gegenüber Ärzten gewesen bin. Ohne erkennbaren Grund wurde mir mit einem Haftrichter gedroht. Ohne erkennbaren Grund. Und ich bin erst danach, nachdem mir mit dem Haftrichter im Krankenhaus gedroht wurde, gegenüber den Ärzten laut geworden, in was für einem falschen Film ich denn hier stecken würde. Mhm. Und man rief die Polizei und ließ mich in die Psychiatrie abführen. Und in der Psychiatrie erzählte ich meine Geschichte auch nochmal und bekam dort den Stempel Psychose. So, und da dieser Vorfall natürlich, ich sag mal, sehr erklärungsbedürftig war und eigentlich nicht nachvollziehbar war, warum das so gelaufen ist, hatten meine Eltern und auch ich in den nachfolgenden Tagen versucht, eine Stellungnahme seitens des BWZK zu bekommen. Wir sind hingefahren, dann hieß es, die Akte sei nicht auffindbar. Wir haben angerufen, dann legte man auf. Und dieser Vorfall, wir haben den Vorfall dann erstmal monatelang ruhen lassen, immer mal wieder zwischendurch nachgefragt, aber an sich ruhen lassen. Also wir sind nicht zivilrechtlich gegen das BWZK vorgegangen. Und dann ist es so gewesen, dass ich mich über diesen Vorfall, weil es meiner Gesundheit immer noch nicht gut ging, so geärgert habe, dass ich dem BWZK dann irgendwann anfing, über ihre Internetseite E-Mails zu schreiben mit der Bitte um Stellungnahme. Ich habe also quasi den BWZK-Ärzten ihr Verhalten vor Augen geführt, wie ich das empfunden habe. Und habe eine Stellungnahme haben wollen, warum das damals so gelaufen ist. Und also ich war völlig niedergeschlagen über diesen Vorfall. Ich habe auch über diesen Vorfall, weil das für mich so ein schreckliches, traumatisches Erlebnis war, auch den Termin bei dem Umweltmediziner dummerweise abgesagt. Das heißt, ich habe diesen Termin nie wahrgenommen, weil ich einfach von Ärzten vollkommen auf einmal enttäuscht war. Und es ist dann so gewesen, dass das BWZK mir nicht geantwortet hat. Auf viele E-Mails, die ich ihm geschickt habe, haben sie nicht geantwortet, nicht reagiert, obwohl ich meine E-Mail-Adresse angegeben habe. Und dann tauchte auf einmal die Polizei bei mir zu Hause auf, bei meinen Eltern, ich war zu der Zeit noch in Aachen, und sagte, dass ich das BWZK in einem Medizinerforum öffentlich verleumdet hätte und zusätzlich eine Morddrohung öffentlich an das BWZK gestellt hätte. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe vielleicht auch dummerweise in einer E-Mail, nachdem ich viele aufgebrachte E-Mails an das BWZK schrieb, in einer E-Mail habe ich geschrieben, und wenn so etwas passiert wie hier, dann sitzen sie ganz tief im Dreck, und dann ein YouTube-Link zu dem Lied Mono für alle Amoklauf in dieser E-Mail dem BWZK geschickt. Und es ist dann so gewesen, dass die Polizei dann, wie gesagt, bei uns zu Hause auftauchte. Und das Ganze entwickelte sich dann so weiter, dass die Polizei eben sagte, dass ich das BWZK verleumdet hätte und dass jetzt ein Strafverfahren gegen mich eröffnet werden wird, eben wegen dieser Inhalte, die ich in einem Medizinerforum eingestellt habe. Ja, und ich kam dann in der Woche an einem Freitag nach Hause. Und meine Eltern haben mir diesen Vorfall geschildert, dass die Polizei eben an einem Mittwoch oder Donnerstag bei ihnen gewesen sei. Und ich war völlig fassungslos darüber und habe meinen Eltern gesagt, okay, dann fahre ich jetzt heute Abend ins BWZK und möchte eine Stellungnahme. Es war schon nach 12 Uhr und ich wollte an dem Freitagabend ins BWZK fahren und eine Stellungnahme seitens der Ärzte im BWZK persönlich haben. warum sie mir jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben die Polizei auf den Hals setzen, wobei ich nichts weiter will als eine Stellungnahme, damit ich was Handfestes in der Hand habe. Und es ist dann so gewesen, dass meine Eltern auch selber ganz verunsichert waren und selber von der Polizei die Mitteilung bekommen haben, dass wenn ich zu Hause bin, dass sie sie umgehend anrufen sollen. Das haben meine Eltern, als ich auf dem Weg zum BBZK war, auch gemacht. Sie haben also die Polizei angerufen und gesagt, dass ich auf dem Weg zum BBZK sei. Und ich bin allerdings dann zum Richtung BBZK gefahren und habe mir dann sozusagen, während ich gefahren bin, gedacht, nee, komm, jetzt ist es doch schon nach 12 Uhr, das bringt jetzt eh nichts mehr, drehst du wieder um und fährst nach Hause. Ich kläre das in der nächsten Woche. Und als ich dann nach Hause kam, stand bereits ein Polizeiwagen vor unserem Haus. Ich habe mein Auto dann im Hof abgestellt, wollte das Haus betreten und wurde dann im Haus von zwei Polizeibeamten, von einem Polizeibeamten mit einer Waffe bedroht. Ich wurde aufgefordert, stehen zu bleiben. Mir wurden Handschellen angelegt und ich wurde verhaftet. Ich wurde dann auf die Polizeiwache in Andernach gebracht, habe versucht, auch mich gegenüber den Polizeibeamten zu artikulieren, aber die ließen nicht mit sich reden, sondern sagten, wir bringen sie jetzt weg in die Psychiatrie. Dort bin ich dann an demselben Abend in der Nacht von der Polizei hingefahren worden und in der Psychiatrie angekommen. Dauerte es dann ein paar Tage, bis dann ein richterlicher Beschluss über mich erging, mit der Begründung, dass ich unter einem Vergiftungswahn leide. Ich habe daraufhin dann Widerspruch eingelegt, habe versucht, dem Richter, der dann den Widerspruch bearbeitet hat, die Situation zu erklären. Und dieser Richter verlängerte daraufhin sogar meinen Beschluss, der ursprünglich über 2 Wochen ging, auf 6 Wochen mit der Begründung Psychose und akute Fremdgefährdung. In der Psychiatrie wurde ich dann mit Psychopharmaka vollgestopft. Ich bekam sogar Suchtmittel wie zum Beispiel Tabor, obwohl ich kein Suchtmensch bin. Und ich wurde innerhalb dieser Psychiatrie sogar an einem Tag einmal bandagiert, gefesselt auf einem Bett. Das war dann einen Tag lang. Warum hat man das gemacht? Man hat das gemacht mit der Begründung, dass ich eine gefährliche Person sei und man mich in der Psychiatrie nicht frei rumlaufen lassen könnte. War das am ersten Tag? Nein, das war, da war ich ein paar Tage dort. Also, nach ein paar Tagen, ganz plötzlich, wie aus dem Nichts heraus, meinte man, sie seien gefährlich. Richtig, und da gibt es auch einen Hintergrund zu. Und zwar war es so, ich war natürlich völlig aufgebracht innerlich darüber, dass ich jetzt in der Psychiatrie mit einem Beschluss weggesperrt wurde. Zu Hause wurden in der Zwischenzeit meine Rechner beschlagnahmt. Sogar in Aachen, in meiner Studentenwohnung, wurde ein Netbook beschlagnahmt. Es wurden diverse harmlose Chemikalien bei mir zu Hause beschlagnahmt und ich wurde verdächtigt, sozusagen damit etwas Schlimmes anstellen zu wollen. Wobei das alles Chemikalien sind, die ich im Laufe meines Studiums von der Universität eigentlich mit nach Hause bekommen habe. Also ganz harmlose Sachen, die man auch bei eBay kaufen kann, wie zum Beispiel Salzsäure, Salpetersäure, Ammoniak. Also ganz normale Dinge eigentlich, ja, also die man, ich sag mal, bestimmte Säuren kann man zum Salpeter entfernen verwenden, Ammoniak ist ein Reinigungsmittel und so weiter. Also wirklich vollkommen harmlose Dinge, die ich zu Hause hatte. Und man schmiss sogar an dem Abend, wo ich sozusagen in die Psychiatrie eingeliefert werden sollte oder eingeliefert wurde, schmiss man sogar meine Eltern aus dem Haus raus und versiegelte das Haus und bestellte am nächsten Tag ein Sprengstoffkommando aus Mainz, um das ganze Haus und die Kühltruhen, die Kühlschränke und alles, was dazugehört, zu einem Inventar des Hauses zu durchsuchen. Und in der Psychiatrie wurde ich, wie gesagt, an einem Tag gefesselt. Und da gibt es auch einen Hintergrund zu. Jetzt erzählen Sie aber zwischendurch mal, wie ist es Ihnen denn dort ergangen mit diesen ganzen Chemikalien, die Sie da einnehmen mussten? Schlecht. Waren das also Tabletten, Spritzen oder was war es genau? Schlecht. Also ich bekam Tabletten, Psychopharmaka. Und ich fühlte mich schlecht. Ich wurde auch abgedröhnt mit Tabor. Das ist ein Schlafmittel. Mit dem wurde ich quasi abgedrückt. Und also ich fühlte mich auch nicht aufgeklärt. Also man klärte mich auch nicht über Nebenwirkungen von Medikamenten auf. Ich bekam zum Beispiel eine völlig verstopfte Nase. Bekam durch die Nase überhaupt keine Luft mehr. Und es war so, dass man mich auch in keinster Weise da irgendwie aufgeklärt hatte und ich galt als gefährliche Person, ich galt als Vergiftungswahnleidender, als Psychotiker Und ja, und unter dem Vorwand war ich dann quasi in der Psychiatrie, dass ich eben, man hat mir den Strick draus gedreht, dass ich öffentlich einen Mord angekündigt hätte und eine schwere Straftat geplant hätte. Und das ist völlig an den Haaren herbeigezogen, denn ich habe in meinem Leben noch nie einem Menschen geschadet. Ich habe immer versucht, für Recht und Ordnung einzutreten. Und für mich war das einfach unglaublich, was für eine Justizkeule da sozusagen über mich auf einmal gezogen wird. So, nachdem dann der Beschluss allerdings abgelaufen war in dem Krankenhaus und ich entlassen wurde mit dem Hinweis, dass ich eine nicht organische Psychose habe, ist es so gewesen, dass man ein Verfahren staatsanwaltschaftlicher Seite gegen mich angestrebt hat, mit der Begründung, dass ich den öffentlichen Frieden durch Morddrohungen gestört hätte. Ich wurde in diesem Verfahren auf schuldig gesprochen. Das heißt, ich bekame 90 Tagessätze und ich versuchte mich gegenüber dem Gericht zu artikulieren über die gesamten Vorfälle, die gelaufen sind, und man hat mich im Gericht abgewürgt. Also man wollte die Wahrheit, die ich erlebt habe, nicht hören. Sondern es ging nur darum, gestehen Sie, dass Sie eine E-Mail an das DWZK geschickt haben mit den Worten, und wenn so etwas passiert wie hier, dann sitzen Sie im Dreck. So, aufgrund dieser Tatsache ist dann der Richterspruch erlassen worden. Ich bekam 90 Tagessätze. Und es ist so, dass ich nach wie vor bestimmte gesundheitliche Beschwerden habe, wie zum Beispiel Übelkeit und zum Beispiel auch eine Sinustachykardie. Das ist ein hoher Pulsschlag bei einem normalen Herzrhythmus. Und das alles ist natürlich auch wieder, ich sag mal, ein Hinweis darauf, dass der Körper gegen irgendetwas ankämpft, um etwas, ich sag mal, zu beseitigen. So, und die Frage ist wirklich, steht dahinter irgendeine Vergiftungssache, steht dahinter irgendein pathogener Erreger? Wie gesagt, ich bekam ja eine Morddrohung, wo drauf stand, das einzige Positive war der AIDS-Test. Ich bin daraufhin dann auch zu Ärzten nochmal gegangen, zu meinem Hausarzt, und habe mich rundherum nochmal auf Viren untersuchen lassen, also zum Beispiel HIV, Hepatitis und so weiter. Und das fiel alles negativ aus. Also solche Viren habe ich nicht. Ich habe auch keinen Sexualkontakt gehabt, wo ich so etwas hätte kriegen können. Sodass das auch wieder merkwürdig ist, dass ich so einen Zettel sozusagen in den Briefkasten geschmissen bekomme, wo drauf steht, das einzig Positive in diesem Jahr war dann AIDS-Test. Ja, und jetzt stehe ich sozusagen so ein bisschen alleine quasi in der Landschaft, weil ich habe wirklich erlebt, dass ich eine Justizkeule unglaublichen Ausmaß sozusagen über den Kopf gezogen bekommen habe. Und mich wurmt es natürlich nach wie vor, dass das DWZK damals möglicherweise eine Straftataufklärung verhindert hat und davon aber, ich sag mal, nichts wissen will. Aufgrund dieses ganzen Vorfalles, dass ich dann in der Psychiatrie gelandet bin, und hat das DWZK, das muss ich allerdings auch dazu sagen, meinen Eltern dann allerdings, nachdem wir uns dann schriftlich nochmal während dieser Zeit, wo ich in der Psychiatrie war, an das DWZK gewendet haben, mir einen Brief geschrieben vom Qualitätsmanagement, wo es heißt, dass sie diese Untersuchung sehr wohl geplant haben, aber es dazu eben nicht gekommen ist, ohne Begründung. Also sie haben einfach nur gesagt, es ist dazu nicht gekommen, aber haben nicht begründet, warum es nicht dazu gekommen ist. Und ich selber war jetzt letzte Woche Freitag nochmal ins BBZK gefahren und habe in der ambulanten Information gefragt, ob ich denn jetzt eine toxikologische Untersuchung haben könnte. Und es hieß dann von der Seite, nachdem man in der inneren Medizin nachgefragt hatte, dass das BBZK solche Untersuchungen gar nicht durchführen würde. Das heißt, ich habe jetzt letzten Endes zwei total widersprüchliche Aussagen vorliegen. Auf der einen Seite ein Schriftstück des BWZK, wo es sagt, dass eine toxikologische Untersuchung eigentlich geplant war, aber es nicht dazu gekommen ist. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt diese Woche wieder quasi vor Ort im BWZK erfahren, dass sie eine solche Untersuchung nicht durchführen. So, und ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll, also von diesen, ich sag mal, ganzen widersprüchlichen Aussagen. Und ich mache mir insofern ein bisschen Sorgen, weil wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dass eine toxikologische Geschichte dahinter steckt, dann wird das zwangsweise irgendwann zu Schädigungen führen. Ja, das heißt also zu Schädigungen wie Krebs, das heißt Schädigungen wie Arteriosklerose, das heißt Schädigungen wie Herz-Kreislauf-System, Systemerkrankungen oder auch Organerkrankungen. Und ich habe jetzt natürlich das Problem, ich kann mich schlecht jetzt natürlich wieder an ein Gericht wenden, weil die natürlich jetzt immer jederzeit die Möglichkeit haben zu sagen, sie haben einen Vergiftungswahn, sie haben eine Psychose, ihr Fall ist erledigt. Und ich stehe jetzt quasi als unmündiger Bürger, ich muss schon fast sagen, alleine da. Was gedenken Sie denn in der Zukunft zu tun? Also mein Studium in Aachen habe ich abgebrochen. Mir wurde in Aachen auch noch dreimal mein Auto demoliert. Insgesamt auch Fälle, die ich dann gar nicht mehr angezeigt habe, weil die Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurden. Es ist so, dass ich mein Studium an der Uni jetzt abgebrochen habe, weil ich mich in Aachen einfach nicht mehr sicher fühle, nach dem, was ich dort alles erlebt habe. Es ist so, dass ich aufgrund meiner Gesundheitsbeschwerden auch eine sehr große Auszeit im Studium hatte, wo sehr große Lücken entstanden sind. Und ich habe aufgrund dieser ganzen Vorfälle auch, dass ich in die Psychiatrie weggesperrt wurde, obwohl ich dieses Semester dringend gebraucht hätte, wie gesagt, das Studium jetzt abgebrochen, weil es mir letzten Endes in Aachen versaut wurde. Und natürlich bin ich ein Mensch, der versucht, nach vorne zu blicken. Und ich gedenke jetzt wieder zurückzugehen. Also ich habe eine Bankenlehre bei einer Zentralbank vor meinem Studium gemacht, wo ich als einer der Besten abgeschlossen habe. Und ich gedenke jetzt wieder in eine Bank zurückzugehen, wo ich dann dort mich einbringe wieder in ein Unternehmen. Finden Sie es denn gut, wenn über solche Zustände in der Öffentlichkeit umfangreich berichtet wird? Ja. Ich würde mir wünschen, wenn mehr berichtet wird. Ich selber habe mich zum Beispiel mehrfach schon an die Pressestelle der Polizei Aachen gewendet und habe gefragt, warum man als Bürger, wo man doch eigentlich überall, ich sag mal, Drogenhandel in der Stadt beobachten kann. Ja, also ich nenne da nur Parks wie zum Beispiel den Kennedy Park in Aachen. Warum man als Bürger kaum etwas über diese Bereiche in der Polizeipresse liest. Und ich bekam dann von der Polizei den Hinweis, dass man das aus taktischen Gründen nicht machen würde, um Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden. Und ich habe daraufhin der Polizei wieder zurückgeschrieben, aber wenn doch Ermittlungsverfahren abgeschlossen sind und Täter wirklich überführt wurden und schuldig gesprochen worden sind, dann können Sie doch die Fälle schildern, was sich wirklich zugetragen hat. Und ich bekam daraufhin gar keine Antwort mehr. Wie erkennt man solch ein Drogengeschäft im Park? Das bekennen Sie ganz einfach daran, dass, Personen wirklich, ihre Drogen an andere Personen verkaufen. Also wirklich die Übergabe können Sie beobachten von diesen sogenannten Ameisendealern. Daran erkennen Sie natürlich, einen Ameisendealer. Das ist nicht schwer, die zu finden. Wie gesagt, Ameisendealer polizeilich zu fassen, ist schwer, weil ein Ameisendealer nie viele Drogen mit sich führt. Und wenn er von der Polizei aufgegriffen wird, dann selber sagt, er habe die Drogen nur an einen Freund gegeben und er selber hätte nur Drogen, um sie privat zu konsumieren. Und damit hat man natürlich rechtlich gesehen dann praktisch nichts mehr gegen ihn in der Hand. Weil es dann unter die geringe Menge fällt und eine Staatsanwaltschaft verfolgt geringe Menge Fällen in der Regel nicht. Haben Sie denn schon mal die Personen gesehen, die größere Mengen bei sich haben? Vielleicht solche Leute in teuren Fahrzeugen? Also ich habe schon solche Personen erlebt, die zum Beispiel einen Ameisendrogendealer schon abgeholt haben in einem großen BMW. Ich weiß auch von einem Fall in Aachen, das war ebenfalls ein Cousin, ein Ameisendrogendealer, auch Jugendlicher, wo es um Kokain ging. Und ich weiß, dass innerhalb dieser Familie Kokaingeschäfte erledigt werden. Und diesemjenigen wurde ein 7er BMW abgenommen und er kaufte sich zwei Tage später eine S-Klasse. Das heißt, von den Strafgerichten abgenommen? Von den Strafgerichten abgenommen. Also das heißt, folgte wirklich dann doch schon ein Schlag gegen diesenjenigen. Aber man muss sich fragen, was hat das genützt, wenn er sich zwei Tage später eine S-Klasse zulegt? Mhm. Wie alt war der Mann? Kann ich nicht sagen, ich selber kannte ihn nicht. Ich kannte ihn nur, wie gesagt, über den Cousin von ihm, der Ameisendrogendealer war und selber in kleinen Mengen Kokain an einer Schule auf dem Drohnenberg verkaufte. Ich sah ihn mal, als ich schwimmen ging, um die Mittagszeit, da stand er dort und verkaufte Drogen. Und ich habe mich dann auch über ihn erkundigt, über meine zwei jugendlichen Kontaktpersonen. Und weil die eben in diesen kriminellen Kreisen verwurzelt waren, erzählten die mir, ja, die Familie von diesemjenigen, den du dort quasi vor der Schule gesehen hast, der da mittags seine Drogen verkauft, die ist ein Big Player im Kokainhandel und dem wurde auch schon ein 7er BMW weggenommen und 2 Tage später hat er sich eine S-Klasse gekauft. Darüber habe ich das erfahren. Mhm. Haben Sie denn zurzeit irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen, dass Sie nicht mehr gut arbeiten können oder geht es jetzt besser? Also ich habe zurzeit auch noch gesundheitliche Einschränkungen. Also ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende im Krankenhaus, weil ich Übelkeit hatte, einen wahnsinnig hohen Puls, Kopfschmerzen, Wadenkrämpfe. Und ich war im Krankenhaus und es wurde eine Sinustachykardie festgestellt und mir wurden sofort Beta-Blocker verschrieben. Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Und geschehen ist das mit dem Pulver, was Sie erzählten, vor wie vielen Jahren? 2007. Im Sommer 2007. Und wir wissen halt bis heute auch nicht, ob es nicht so ist, weil ich diese Beschwerden ja im Magen, im Darm und in der Speiseröhre hatte. Das kann ja nur sein, wenn man solche Substanzen sozusagen in den Körper aufgenommen hat. Das ist ja anders nicht möglich. Also ich sag mal, nur von einem Pulver, was auf dem Schreibtisch liegt, ist es ja nicht möglich, dass man in den inneren Geweben bestimmte Reaktionen hat. Sondern das ist ja eigentlich nur möglich, sozusagen, wenn man solche Substanzen wirklich über den Nahrungsweg aufgenommen hat. Oder wenn man es auch im PKW hat? Eigentlich weniger. Also man müsste es dann inhalieren, dann wäre im ersten Fall die Lunge betroffen. Ja, man kann es ja natürlich theoretisch auch in der Lüftung anbringen. Richtig, allerdings wäre dann in erster Linie die Lunge betroffen. Und ich habe jetzt keine Lungenschmerzen gehabt, sondern es war wirklich so, dass ich Probleme mit dem Magen, mit dem Darm hatte, mit der Speiseröhre. Das hängt ja vom Gift ab. Ja, natürlich. Allerdings, also, und es gab auch dort mehrere Auffälligkeiten. Also es war zum Beispiel so, dass nachdem der Auftraggeber von einem Ameisendrogendealer verhaftet wurde, war es so, dass ich mich mit diesem einen Jugendlichen auch noch getroffen habe. Das war am 13.12.2007. Und ich weiß dort, dass ich dort mit ihm etwas in einer Wohnung getrunken hatte. Also Limonade hatte ich getrunken. Und ich hatte auch die Wohnung, das Zimmer dann mal verlassen, um auf die Toilette zu gehen. Bin wieder zurückgekommen und habe weiter getrunken. Ich weiß auch bis heute nicht, ob da vielleicht schon irgendwas passiert ist. Das war allerdings, wie gesagt, Ende 2007. Dann ist jetzt erstmal sicherlich alles Wichtige erzählt worden, oder fehlt noch etwas? An sich ist alles Wichtige erzählt worden, ja. Also es gab in Aachen, auf diesem Kronenberg, gab es also eine ganze Reihe von Drogendealern. Also es war nicht nur einer, es waren nicht nur zwei, sondern es waren wirklich richtig viele. Und teilweise sind die Leute verhaftet worden, teilweise aber auch nicht. Mhm. Und ich weiß jetzt einfach nicht, wie ich mich da verhalten soll, weil ich habe jetzt praktisch keine Möglichkeit mehr, vor Gericht zu gehen und zu sagen, hier Leute, da gab es wirklich einen Vorfall, weil das Gericht stempelt mich jetzt quasi ab als jemand, der einen Vergiftungswahn hat und eine Psychose hat, der also realitätsfremd ist, von dem zu all dem noch eine Gefahr ausgeht. Und ich überlege mir im Moment, ob ich überhaupt jetzt nochmal nach so langer Zeit nochmal eine toxikologische Untersuchung machen lassen soll, weil es ist auch so, dass diese Giftstoffe mit der Zeit ausgeschwemmt werden aus dem Körper, aber die Totalschäden, die sie anrichten, viele Jahre später erst folgen. Eben in Form von Krebs, in Form von Atherosklerose, in Form von Herz-Kreislauf-Versagen, Organversagen und in diese Richtung geht. Und wenn so etwas auftreten würde, dann würde das auch im Widerspruch dazu stehen, was das BBZK mir sagte. Denn das BBZK sagte mir, diese Bilirubinerhöhung, die käme von einem Morbus Mollenkracht. Und ich habe mich daraufhin bei Ärzten erkundigt, was ein Morbus Mollenkracht ist. Das ist eine genetische, harmlose Anomalie, die bei einem sehr hohen Prozentsatz der Bevölkerung auftaucht, die nicht pathogen ist und die sogar vor bestimmten Krankheiten, wie zum Beispiel Schlaganfällen, Herzinfarkten, Krebsarten, sogar schützt. Ja, das heißt also, gerade wenn ich jetzt sozusagen so eine Erkrankung bekommen würde wo das BBZK mir sozusagen sagt, sie haben nur einen einfachen Morbus Mollenkracht, ohne mich aber untersucht zu haben, das haben die einfach nur so gesagt, dann wäre es natürlich umso merkwürdiger, also nochmal merkwürdiger. Und ist es möglich, dass sie sich diese Gutachten besorgen von der Psychiatrie? Da muss doch irgendwas Umfangreiches über sie geschrieben worden sein. Ich habe diese Gutachten nie erhalten. Nie. Also ich, aber sie können sie anfordern. Einen Brief schreiben? Nein. Einen Brief schreiben, sie möchten gern Akteneinsicht haben, fertig. Ich kann Ihnen per E-Mail was zuschicken. Ja, wenn Sie das machen könnten. Ja, da brauchen Sie keinen Anwalt für. Auch für Einsicht in Gerichtsakten brauchen Sie nie einen Anwalt. Mhm, das wusste ich gar nicht. Am leichtesten ist, wenn man keinen Anwalt hat. Ich kann Ihnen etwas zusenden. Und das reicht erstmal für heute. Ja. Ich mache Ihnen E-Mail fertig. Mit einigen Hinweisen über Akteneinsicht und eine Webseite, wo Sie sich erkundigen können. Das sind die Psychiatrie-Erfahrenen. Die heißt wahrscheinlich auch so ähnlich. Mhm. .de in Berlin. Jetzt eine Frage. Haben Sie das Interview aufgenommen? Ja.